1. In der Kommenden Zeit wird ein König mit Gerechtigkeit regieren, waren die führenden Persönlichkeiten ihr aufgeben Gemmes dem Recht ausüben werden. 2. Jeder Einzelne wird wie ein Schützens Obdach vor Wind und Unwetter sein, vergleichbar mit Wasserlaufen in der oder dem Schatten eines großen Felsens in einem ausgedorrten Land. 3. Die Augen der Sehenden werden nicht lange verblendet sein, so dass sie klar erkennen können, und die Ohren der Hörenden werden aufmerksam zuhören. 4. Das Urteilsvermögen der Vereiligen wird sich entwickeln, im Klug zu entscheiden, und die Zunge der Stottenden wird fließend und verständlich sprechen können. 5. Ein gottloser Mensch wird nicht länger als edel bezeichnet werden, noch wird ein Betrüger als vornehm gelten. 6. Denn ein gottloser Mensch äußert sich frevelisch und sein Geist plant unheil. Er begeht gottlos Taten und spricht irreführend Wort gegen den Herrn, in dem die Hungrigen darben und die Durstigen und Getränken mangel leiden last. 7. Die Machenschaften des Schurken sind bös, er plant intrigen, die Bedürftigen durch betrügerisch Wort zu schadigen, selbst wenn der Arm sein Recht beweisen kann. 8. Der Edel Hingegen strebt nach Edlen Taten und bleibt in seinem Handeln standhaft. 9. Selbst Sicheren Frauen, hort auf mein Stimm. Sorglosen Frauen, achtet auf mein Wort. 10. Innerhalb eines Jahres werdet sorglosen beunruhigt sein, die Weinlis ein Ende haben und kein Abstand mehr stattfinden wird. 11. Schreckt, selbst Sicheren und seid beunruhigt, sorglosen. Legt your Kleidung ab, entblostukend umgirtet your Lenden mit Trauerkleidung. 12. Man wird sich aus Trauer über die einst Praktigenfelder und die Fruchtbaren Weinstock und die Brust schlagen. 13. Dies gilt auch für das Ackerland meines Volks, das von Dornen und Gestrup überwuchert wird, so wie für alleinst Frohlichen Hauser und die einst lebendig Stadt. 14. Denn die Palast sind verlassen und der Lahm der Stadt ist verstummt, erfell und der Wachturm werden dauerhaft zu holen, die Wildsaun Freud bereiten und als Weidplatz verherden dienen. 15. Dies Word so bleiben, bis ein Geist von oben herabüber uns ausgegossen Word, so dass die Stepsich in einen Fruchtbaren Garten verwandelt und der Fruchtbärgarten als Wald betrachtet Word. 16. Dann wird das Recht in der Step seinen Wohnsitznamen und die Gerechtigkeit sich im Fruchtbaren Garten etablieren. 17. Die Konsequenz der Gerechtigkeit wird Frieden sein, und Ergebnis wird dauerhafte Ruhe und Sicherheit mit sich bringen. 18. Mein Volk wird in friedlichen Wohnstätten, in zuversichtlichen Behausungen und in geschützten Ruheplätzen wohnen können. 19. Jedoch wird es hegeln, wenn der Wald fällt, und die Stadt wird in tief Erniedrigung versinken. 20. Gesegnet seid die überall und den gewossen Saret und Jurinde und Esel angehindet werden last.